17. Abschnitt: Walküren und Nornen. Die Walküren sind Nachfolgerinnen der Nornen. Als nämlich die Ansiedlung der Arier noch klein war, da wohnten die drei Nornen, Urd das Gewesene, Verdandi das Werdende und Skuld das Zukünftige, an der heiligen Urdquelle. Sie hatten nach uralter Gepflogenheit der Arier das auf den Gipfeln des Berges brennende Feuer zu unterhalten, Kranke zu pflegen, Helferinnen und Beraterinnen der Frauen bei Geburten zu sein und bei Krankheiten weisen Rat zu erteilen. Sie übten auch den uralten heiligen Brauch der Taufe, wie die weisen Frauen auf uralten deutschen Kultstätten in Deutschland vor dem Eindringen des Christentums. Die Nottaufe wird heute noch durch die Hebammen vollzogen. Als Hüterinnen des ewigen Feuers finden sich die Nornen wieder bei den Römern als Vestalinnen und in den Tempeln des Altertums als Tempeljungfrauen, in der Bibel Engel genannt. Sie trugen weiße Gewänder und waren heilig und unverletzlich. In der Steinzeit wohnten sie auf den heiligen Bergen und in Wohngruben, wo es möglich war, auch neben einer heiligen Quelle, zum Beispiel am Ipf. Bei dem Volke genossen die weisen Frauen große Verehrung. Als die römische Kirche in Deutschland Fuß fasste, suchte sie die weisen Frauen zu verdrängen und verdächtigte und verfolgte sie als Hexen. Aber in der Erinnerung des Volkes waren sie nicht ganz auszulöschen. Das Volk lässt sie in seinen Sagen heute noch in weißen Kleidern über die heiligen heimatlichen Berge wandern. Wo sie zu dreien erscheinen, handelt es sich um die drei Schicksalsschwestern Einbett, Warbett, Wilbett. Innerhalb der heiligen Ringe waren sie vor jedermann sicher, heilig und unverletzlich, denn niemand durfte bei Todesstrafe die heiligen Ringe überschreiten. Eine Sitte, die nach dem Biographen Ottos des Heiligen von Bamberg im nördlichen Deutschland noch ums Jahr 1000 geübt wurde. Eine Menge deutscher Namen erzählt uns noch von dem Walten der weisen Frauen der Nornen, zum Beispiel Nürnberg, Nornberg gleich Nornenberg, der dortige Burgberg ist der heilige Nornenberg, Nornheim in Schwaben, Nordstetten in Mittelfranken, die Stätte der Nornen, Nördlingen, Nörlingen, Nornlingen. Die Namen der deutschen Nornen wurden durch christliche ersetzt: Walburga, Ursula, Einbett, Warbett, Wilbett, Maria, Ottilie. Die großen Güter ihrer heiligen Stätten und ihre Tempel gingen in den Besitz der christlichen Kirche und an die Klöster über. Als die arische Siedlung auf Atlantis größer wurde, da trat der gleiche Vorgang wie bei uns auch ein. Der Bedarf an Krankenpflegerinnen und Helferinnen der Frauen wurde immer größer, andererseits aber auch die Frauenfrage brennender durch den Umstand, dass die asischen Männer durch die unaufhörlichen Kämpfe mit den Tieren, wie die Bibel die niederrassigen Menschen nennt, wesentlich verringert wurden. In steigendem Maße widmeten sich unverheiratete, unbescholtene Jungfrauen asischen Geschlechts dem öffentlichen Dienste, in der Krankenpflege, in den Schulen, im Tempel und im Königspalast. Die Aias bauten nicht nur Krankenhäuser, sondern sorgten auch für ein gut ausgebildetes Schulwesen zur Erziehung des arischen Nachwuchses. Reste davon waren die Druidenschulen in den atlantischen Kolonien im Westen Europas und die germanischen Schulen im Norddeutschland, darunter die ausgezeichnete Schule in Hildesheim, die von Karl den Großen beseitigt wurde. An die Druiden erinnern noch manche deutsche Orts- und Flurnamen, zum Beispiel der Druidenstein bei Georgensgmünd, Truisheim in Schwaben, ein Saal in Walhall hieß nach der Edda Trudheim. Zum Dienste im Königspalast wurden die zuverlässigsten, treuesten und schönsten Mädchen der edelsten Geschlechter auserkoren. Das bezeugt uns die Edda in Gylfaginning. Noch andere sind, die in Walhall dienen, das Trinken bringen, das Tischzeug und die Aalschalen verwahren sollen. Der Name Walküre bedeutet also die zum Dienst auf Walhall auserkorenen Jungfrauen. Sie reichten den im Kampfe sich auszeichnenden Helden und Asen in Walhall das Trinkhorn. Wie bei uns Krankenschwestern die verwundeten Krieger auf dem Schlachtfeld pflegen, so auch bei den atlantischen Ariern. Walküren brachten die in der Schlacht verwundeten und getöteten Kämpfer zuweilen auch auf dem Pferd nach Idafeld und nach Valhall. Als das Babylon auf dem Idafeld zur Riesenstadt wurde und große Scharen von Mischlingen und Niederrassigen in der Stadt sich ansässig gemacht hatten, da war für die große Schar der sich der Krankenpflege und der Jugenderziehung widmenden Walküren eine Schutzwache notwendig, die aus dem Kreise der Jungfrauen selbst genommen wurde. Speerjungfrauen oder Walküren zogen dann dem Heere nach und brachten verwundete oder gefallene Krieger zurück zur Pflege in die Heilanstalten an der Urdquelle oder zur Bestattung im Himmelsberg, im Himmel. Später mag sich die Sitte eingebürgert haben, dass Walkürenabteilungen selbst in den Kampf eingriffen. Hieraus erklärt sich ungezwungen die geschichtliche Mitteilung vom Amazonenchor bei gewissen arischen Völkern des Altertums, zum Beispiel bei den Skythen. Auch die Ilias erwähnt die Tätigkeit der Walküren. Aphrodite trägt als Amazonenkönigin, das ist als Walkürenanführerin, den verwundeten Aeneas aus der Schlacht und wird dabei selbst verwundet. An die Tätigkeit der Walküren und ihre gesonderten Wohnungen erinnert noch manche deutsche Ansiedlung. Walkers Zell gleich Zella, das ist das Heiligtum der Walküren. Waltersbronn, Brunnen der Walküren. Waltershof, der Hof, das Heiligtum der Walküren. Es ist selbstverständlich, dass die Nornen und die Walküren gesonderte Gebäude bewohnten. Hierin dürfte der Anfang des Klosterwesens zu erblicken sein. Walküren, auserlesen an Tugend, Schönheit und Frömmigkeit, dienten auch gleich den Vestalinnen in weißen Kleidern vor dem Stuhle Gottes und in seinem heiligen Tempel auf dem Gottesberg. Siehe Johannes Offenbarung 14, 1-5, 15, 2-4, 15, 6 und 15, 8. Sie besorgten auch die Tempelmusik mit Posaunen, Zimbeln, Harfen und Pauken. Das Heilig, Heilig ist Gott, der Herr, erklang zweifellos schon aus schönem Frauenmunde im Tempel Allvaters auf Atlantis. Die germanische Sitte der feierlichen gottesdienstlichen Musik durch Jungfrauen ausgeübt, zeigt uns der heilige uralte Stein von Kivik in Norwegen. Der Name Engelstal, Engelsberg, dürfte auf die alte Sitte hinweisen. Die Engel werden in den alten Kulturen durch Genien, das sind Sinnbilder, mit vier Flügeln dargestellt. Die Flügel wiederum sind Sinnbilder des Windes und nach der Johannesoffenbarung sind sie die vier Winde der Erde, die als Orkan und Zyklon das atlantische Paradies des Öfteren verwüsteten.